haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Das Ohr des Meisters. Es gibt Tage, an denen selbst Katzen vor die Hunde gehen und unser Eins sitzt betrübt da und denkt an Palmenstrände und Sonnenschutzfaktoren, an das Dolce Vita und die Flotte Rita. Während ich mir so meine Gedanken machte, betrat ein Mann mein Büro. Er lächelte unsicher und sah ein wenig aus wie ein Musikprofessor, der sich heimlich die neuesten Videos von Madonna reinzieht. Hallo, mein Name ist Klee. Ich hätte einen Auftrag für Sie. Nur zu, guter Mann, wo liegt die Leiche? Eine Leiche? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Das ist nicht weiter schlimm. Unser Eins hat schließlich auch noch andere Hobbys. Es geht um ein Ohr. Ein Ohr? Tut mir leid. Der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist ist 3 Häuser weiter. Das Ohr ist mir gestohlen worden. Soweit ich sehe, ist Ihr Gesicht zwar nicht besonders schön, aber immerhin vollständig. Oder hatten Sie noch ein Reserveohr im Kleiderschrank versteckt? Es ist ein ganz besonderes Ohr. Aber ja, doch, kein Ohr ist wie das andere. Aber bei mir stoßen Sie damit auf taube Ohren. Haben Sie schon einmal etwas von Van Gogh gehört? Was soll ich denn von dem gehört haben? Der ist doch schon ewig tot. Sie wissen also, wer Vincent van Gogh war? Es gibt noch immer Leute, die glauben, dass Privatdetektive von Geburt an funktionale Analphabeten sind. Dabei geht es in unserem Beruf doch nur darum, sich so gut zu tarnen, dass man sich nicht mehr vom Durchschnitt abhebt. Einige tarnen sich allerdings so perfekt, dass ihr geistiges Niveau gerade noch dem eines Boxers nach 500 K.O.-Schlägen entspricht. Ich ließ diesen Klee vorerst am Leben. Also dieser Van Gogh, das war ein berühmter Maler. Ein ehrlicher, ich weiß. Van Gogh war kein Halsabschneider, sondern ein Ohrabschneider. Genau, darum geht es. Um Van Goghs Ohr. Meines Wissens hat er das der Nachwelt nicht erhalten. Aber es gibt ein Ohr, das aus einem großen Diamanten geschliffen wurde. Und weil es so wertvoll ist, nennt man es Van Goghs Ohr. Und dieses Ohr ist mir gestohlen worden. Und ich soll Ihnen nun wieder zu diesem Ohr verhelfen? Genau. Und ich glaube, ich weiß auch, wer das Ohr gestohlen hat. Wunderbar. Nennen Sie mir Name und Adresse, dann fahren wir zusammen hin, erledigen die ganze Sache und dann können Sie sich wieder aufs Ohr legen. Ich habe vor 2 Wochen im Supermarkt ein kleines Inserat aufgehängt. Ich suchte eine Putzfrau, die mein Haus wieder mal gründlich sauber machte. Es meldete sich eine Frau. Sie war sehr tüchtig, doch als sie ging, war auch das Ohr nicht mehr da. Ich weiß allerdings nicht, wie die Frau hieß. Der Mann beschrieb mir die Frau. Nach seinen Worten sah sie nicht übel aus. Ich beschloss, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Im Supermarkt hängte ich eine kleine Annonce auf, dann ging ich in mein Büro und wartete. Es dauerte ein paar Stunden, bis jemand kam. Sie suchen eine Putzfrau? Genau. Haben Sie kürzlich Ihre Haare gefärbt? Wie bitte? Sehe ich etwa so aus? Dieses Aschgrau ist also echt? Ja, was glauben Sie denn? Aber ich möchte eigentlich bei Ihnen putzen und nicht Modell stehen. Wollen Sie wirklich, dass hier sauber gemacht wird? Aber ja doch. Eigentlich schade. Hier liegt doch sicherlich noch Staub aus dem Ersten Weltkrieg. Wäre doch ein Fressen für die Archäologen. Das war offensichtlich die falsche. Ich ließ mich nicht aus der Ruhe bringen und stieß die Frau sanft aus meinem Büro. Sie fluchte und schrie, aber ich ließ mir nichts anmerken. Dann stand plötzlich ein Mann in meinem Büro. Guten Tag, mein Name ist Propper, Fritz Propper. Aber meine Freunde nennen mich Meister Propper. Ich putze alles klar und unsichtbar. Im vergangenen Jahr habe ich an der Weltmeisterschaft den silbernen Putzlappen gewonnen. Zudem stehe ich im Guinness-Buch der Rekorde. Ich habe auf einem Löffel ein Ei balanciert und dabei 20 Fensterscheiben geputzt. Das Ei blieb ganz, nur die Fensterscheiben zerbrachen. Tut mir leid, ich suche eine Putzfrau. Immer diese sexistischen Vorurteile, das ist doch alles längst passé. Heutzutage sind Frauen in der Politik und machen auch noch andere schmutzige Geschäfte. Und wir Männer sind die wahren Saubermänner. Meinetwegen können Sie putzen, wo Sie wollen, aber bei mir putzt nur eine Frau. Sie sind wohl doch von vorgestern, was? Ich schmiss den Kerl raus. Er pochte weiterhin auf die Verfassung von wegen gleiche Rechte und so. Mir sollte das Recht sein. Ich hatte es schon beinahe aufgegeben, als schließlich doch noch die richtige Putzfrau auftauchte. Herr Klee hatte sie sehr gut beschrieben. Ich heiße Huber. Freut mich. Ich hoffe, dass man Ihnen vertrauen kann. Ich bewahre nämlich in meiner untersten Schreibtischschublade wertvolle Dokumente auf. Zum Beispiel liegen da noch Rechnungen aus dem Jahre 1956, deren Wert steigt von Jahr zu Jahr. Keine Angst, auf mich können Sie sich voll und ganz verlassen. Das tat ich dann auch. Ich kaufte mir einen Feldstecher und beobachtete sie vom Haus gegenüber. Sie war tüchtig. Es staubte so sehr, dass ich zeitweise glaubte, in meinem Büro sei gerade ein Tornado am Wüten. Zwischendurch ging sie kurz weg. Als sie wiederkam, hatte sie einen Blumenstock dabei. Sie stellte ihn auf meinen Schreibtisch. Dann hörte ich hinter mir Schritte. Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch. Ich bin Ornithologe und verfolge die Brutgewohnheiten von schrägen Vögeln. Das geht aber nicht. Ich muss hier die Treppe putzen. Meinetwegen putzen Sie, wo Sie wollen. Sie sind doch dieser Detektiv mit dem schmutzigen Büro. Eines Tages wird bei Ihnen noch die Gesundheitsbehörde auftauchen. Sie redete noch eine Weile Unsinn und starrte mir in die Augen. Dann verschwand sie wieder. Ich nahm mein Fernglas und schaute rüber in mein Büro. Der Anblick war nicht gerade erheiternd. Das Büro glänzte zwar, doch da lag etwas, das den Gesamteindruck erheblich störte. Frau Huber hatte sich auf den Fußboden gelegt und es sah nicht so aus, als würde sie schlafen. Frau Huber war erschossen worden. Ich durchsuchte die Leiche und fand ihre Identitätskarte. Dann ging ich in ihre Wohnung. Sie sah ziemlich mitgenommen aus. Jemand hatte sie eilig durchwühlt und ein riesiges Chaos hinterlassen. Ich ging, wie ich gekommen war, unauffällig. Als ich wieder in meinem Büro war, verständigte ich die Polizei. Was danach kam, war Routinesache. Na, Maloney, hatten Sie wieder einmal Damenbesuch? Oder wurde Ihnen die Leiche mit der Post zugestellt? Die Dame hat mein Büro geputzt. Sie hatte wohl einen zu hohen Stundenlohn verlangt. Kein Wunder, Ihr Büro sah ja aus wie Dresden nach dem Luftangriff der Alliierten. So wie ich die Arbeit der Polizei kenne, werden Sie in circa 12 Jahren herausfinden, wer die Frau ist. Und es werden weitere 25 Jahre vergehen, bis Sie einwandfrei feststellen, dass die Frau ermordet wurde. Aber nicht doch, Maloney. Wir wissen, wer die Frau war. Sie ist aktenkundig. Eine Kleptomanin. Hat jahrelang alles Mögliche zusammengeklaut. Kam einige Male vor Gericht, wurde dann aber immer zu dem Psychologen abgeschoben. Na, dann ist ja alles bestens. Sie wissen ja, wo die Tür ist. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wenn Sie noch lange hier stehen bleiben, bringe ich den Geruch nicht mehr raus. Es gibt nichts Hartnäckigeres als abgestandene Polizisten. Nur mal halb lang, Maloney. Die Frau wurde in Ihrem Büro ermordet. Haben Sie überhaupt ein Alibi, Maloney? Er verzog seine Mundwinkel nach oben. Mit ein wenig gutem Willen konnte man das als Grinsen interpretieren. Dann ging er wieder. Frau Huber hatten sie schon abtransportiert. Dafür stand der Blumentopf, den Frau Huber in mein Büro gestellt hatte, noch da. Eine einsame Sonnenblume stand darin. Es sah ziemlich lächerlich aus. Ich stellte den Topf in eine Ecke. Dann trank ich, bis sich die Sonnenblumen verdoppelten. Am nächsten Morgen war die Sonnenblume wieder einsam, dafür war mein Kopf größer geworden. Eine Frau betrat mein Büro. Sie sah aus wie diese gelifteten Omas, die im Fernsehen Werbung für dritte Zähne machten. Ich bin Frau Klunker. Die Inhaberin des Juweliergeschäftes Klunker. Und ich bin Philipp Maloney. Mir gehört nicht mal dieses Büro. Das kann sich ja ändern. Klingt gut. Machen Sie weiter so. Ich habe heute im Radio gehört, dass bei Ihnen eine Frau Huber ermordet aufgefunden wurde. Das stimmt schon, aber da kommen Sie zu spät. Die Leiche ist schon weg. Und ich glaube auch nicht, dass die Goldzähne hatte oder andere Ersatzteile, die Sie interessieren könnten. Frau Huber hat mir ein Geschäft angeboten. Sie wollte mir einen Diamanten verkaufen. Ich habe ihr bereits eine Anzahlung geleistet und ich möchte, dass Sie mir diesen Diamanten besorgen. Handelt es sich dabei um Van Goghs Ohr? Ja. Wie kommen Sie darauf? Frau Huber hat diesen Diamanten bei einem gewissen Herrn Klee gestohlen. Sie war also gar nicht die rechtmäßige Besitzerin. Aber dieser Diamant gehört jetzt mir. Sie hat ihn mir verkauft. Es ist mir völlig egal, woher sie ihn hatte. Seit Jahren warte ich darauf, dieses Stück in meinem Besitz zu haben. Tut mir leid. Van Goghs Ohr gehört diesem Herrn Klee. Ich zahle Ihnen 100.000, wenn Sie mir den Stein besorgen. Bar. Damit könnten Sie sich sogar eine Sekretärin leisten. Ich komme allein ganz gut zurecht. Sekretärinnen verlieben sich immer in ihre Chefs und wollen heiraten und Kinder kriegen. Das kommt wesentlich teurer als ein Telefonbeantworter. Mit 100.000 könnten Sie sich Dutzende von Telefonbeantwortern kaufen. Der Gedanke war verführerisch. Doch mein Instinkt sagte mir, dass etwas faul an der Sache war. Langsam ging mir das Theater um dieses Ohr von Van Gogh auf die Nerven. Ich sagte ihr, dass ich mir das Ganze überlegen würde. Sie hinterließ ihre Karte und einen zwiespältigen Eindruck. Dann klingelte das Telefon. Mein Klient war am Apparat. Hier, Klee, ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass diese Putzfrau ermordet wurde. Hat man das Ohr bei ihr gefunden? Ja, sie hatte noch beide Ohren, haben ihr aber auch nicht viel geholfen. Und der Diamant? Keine Ahnung. Die Wohnung der Putzfrau wurde durchwühlt. Scheint so, als ob sie noch andere Leute für Van Goghs Ohr interessieren. Weiß die Polizei Bescheid? Die Polizei weiß nie Bescheid. Kennen Sie eine Frau Klunker? Die Juwelierin? Selbstverständlich. Sie versucht seit Jahren, mir den Diamanten abzukaufen. Diese Frau ist besessen von dem Gedanken. Werden Sie den Diamanten für mich suchen? Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich die ganze Stadt umgraben? Finden Sie heraus, wer die Putzfrau ermordet hat und ihre Wohnung durchsucht hat. Ja, und dann wissen Sie auch, wo der Diamant ist. Klingt vernünftig. Kann sie aber teuer zu stehen kommen. Dieser Diamant ist unbezahlbar. Und hüten Sie sich vor dieser Frau Klunker. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Es schien so, als ob ich dazu verdammt war, mich um Van Goghs Ohr zu kümmern. Die Sonnenblume in der Ecke sah ein wenig traurig aus. Ich goss ihr etwas Whisky in den Topf. Dann kam ein Mann in mein Büro. Er schüttelte den Kopf und sah auf die Sonnenblume. Hey Mann, was tun Sie da? Das ist doch pure Verschwendung. Sonnenblumen haben doch gar keine Leber. Aber ich habe eine Leber. Und was für eine? Na und? Hat es sich jetzt schon in der Stadt herumgesprochen, dass ich die letzte Anlaufstation für Säufer bin? Sie sind doch einer dieser Detektive. Meine Frau, Martha heißt sie. Also Martha hat gesagt, geh doch damit zu einem dieser Detektive. Im Kino machen die das auch immer so. Wissen Sie, dieser Columbo, der sich immer umdreht, wenn ihm etwas in den Sinn kommt. Martha sagte immer, das seien die ersten Anzeichen von Alzheimer. Wenn man ständig vergisst, was man eigentlich fragen wollte. Ja, aber was wollte ich denn jetzt eigentlich von Ihnen? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe da etwas gefunden. Hier drin, in dieser Schachtel ist es. Lassen Sie mich raten. Ein Ohr? Wie kommen Sie denn darauf? Sie sind ja noch schlimmer als dieser Columbo. Er stellte die Schachtel auf meinen Schreibtisch und wankte dann aus meinem Büro. Ich öffnete die Schachtel. Es war kein erhebender Anblick. In dem Karton lag tatsächlich ein Ohr, aber es gehörte weder Van Gogh noch war es ein Diamant. Es war einfach ein Ohr. Der Fall machte sich in meinem Büro unangenehm bemerkbar. In der Ecke stand noch immer die einsame Sonnenblume und auf dem Schreibtisch ein noch einsameres Ohr. Ich ging damit aufs Polizeipräsidium. Sieh an, Maloney. Wir haben inzwischen einwandfrei herausgefunden, dass diese Frau Huber aus einer Distanz von 3,65 Metern erschossen wurde. Interessant. Haben Sie sonst noch Neuigkeiten? Ja. Wir haben auf Ihren Kleidern einige Haare gefunden. Ein DNA-Fingerprinting hat ergeben, dass die Haare einer Katze gehören. Männlich, etwa dreijährig, schwarz-weiß. Die Fahndung läuft, Maloney. Wunderbar. Ich hätte da auch noch etwas fürs Labor. Ein Ohr. Ein Ohr? Für Fundsachen sind wir nicht zuständig, Maloney. Sie könnten ja mal eine Ausnahme machen. Na, meinetwegen. Aber dann müssten Sie erstmal dieses Formular ausfüllen. Fundort, Zeit, genauere Umstände des Fundes, Schuhgröße, Haarfarbe, AHV-Nummer und so weiter. Ach, wissen Sie, ich glaube, ich behalte das Ohr doch noch ein wenig bei mir. Gut, Maloney. Aber falls sich der rechtmäßige Besitzer meldet, müssen Sie ihm das Ohr zurückgeben. Natürlich steht Ihnen ein Finderlohn zu. 10%. Die können Sie dann abschneiden und behalten. Ich ging wieder zurück in mein Büro. Mein Klient erwartete mich schon. Ich legte die Schachtel mit dem Ohr wieder auf meinen Schreibtisch. Herr Klee sah ein wenig betrübt aus. Ich bin völlig deprimiert, Maloney. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder in den Besitz von Van Goghs Ohr kommen werde. Nur keine Panik. Alles, was verschwindet, muss auch eines Tages wieder auftauchen. Das ist ein Naturgesetz. Denken Sie nur an die Hautfalten und Pickel. Schön wär's. Ich fühle mich elend. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Es ist, ja, es ist beinahe so, als wäre dieses Ohr tatsächlich ein Körperteil von mir. Ich fühle mich amputiert. Nun, ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber ich könnte Ihnen mit einem anderen Ohr aushelfen. Das hat irgendjemand gefunden. Es sieht tatsächlich ein wenig aus wie Van Goghs Ohr. Zeigen Sie her! Hier, in dieser Kartonschachtel. Ein richtiges Ohr. Halt! Hände weg! Hände hoch! Ja, was nun? Weg oder hoch? Geben Sie mir die Schachtel. Frau Klung. Was wollen Sie denn mit dem Ohr? Da steckt doch nicht mal ein Ohrring dran. Geben Sie ihr das Ohr, Maloney. Die Frau ist verrückt. 20 Jahre meines Lebens habe ich nur immer wieder an dieses Ohr gedacht. 20 Jahre. Und jetzt gehört es mir. Aber nein. So verstehen Sie doch. Das ist nicht das Ohr, auf das Sie scharf sind. Dieses Ohr gehört jemand anderem. Los her damit. Und keine Bewegung, bis ich das Haus verlassen habe. Sonst knallt's. Ich gab ihr den Karton. Herr Klee bekam feuchte Augen. Ich lächelte. Frau Klunker verließ mein Büro, ohne einen Blick in die Schachtel zu werfen. Ich klopfte Herrn Klee auf die Schulter und tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Herr Klee schaute mich verständnislos an. Ich ging zu der einsamen Sonnenblume, nahm sie auf den Arm und ging zum Fenster. Frau Klunker kam gerade aus dem Haus. Was tun Sie da? Ich kann Topfpflanzen sowieso nicht ausstehen. Aber sehen Sie nur, das ist doch Van Goghs Ohr, da! Es war ein Blumentopf. Herr Klee hatte recht. Frau Klunker lag benommen am Boden. Neben ihr ein wenig Topferde und ein geschliffener Diamant. Klee raste nach unten, schnappte sich Van Goghs Ohr und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Frau Klunker gestand den Mord an der Putzfrau und 2 Wochen später war auch das Rätsel um das leibhaftige Ohr geklärt. Ein mittelloser Kunstmaler hatte es sich abgeschnitten, um damit gegen die Vermarktung von Van Gogh zu protestieren. Der Kunstmaler machte daraufhin eine Ausstellung und verkaufte wie nie zuvor. Nur unser eins blieb weiterhin im kleinen Büro und hielt beide Ohren steif.